Hallo Schein, aus Osan, aus der Köln, aus der Köln, aus der Köln, aus der Köln. Die Geilsop, bleib dich stehen und schaust dich um. Schwischer und Wendeln rufen dir zu. Frische Eulen, schwarze Hunde, weiße und rot. Am liebsten wärst du Hunde und zu. Sag es am Dunkel, die Nacht ist dumm. Mehr nicht aus der Dumm bist. Aus der Köln. Leise stehen, ich raus dich um, muss schon wenden, rufen wir zu. Sicherheit, Schwarze und Leise und Rot, am liebsten wärst du und nur noch tot. Ich sehe dann im Dunkel, die Nacht ist dumm, mehr und ich weiß, du läufst nicht mehr. Aus der Köln, aus der Köln, aus der Köln, aus der Köln, aus der Köln. Das letzte Stück heißt RAF.